Kundgabe 2238. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.02.1942. Vaterworte, Wahrheit. Wehren der Unwahrheit. Je inniger du mein Wort begehrst, desto williger komme ich dir entgegen. Und die Gnade, mein Wort zu empfangen, ist ein Beweis meiner Liebe zu euch Menschen, die ihr in großer Not der Seele euch befindet. Ich kenne eure Not. Ich weiß um eure Schwäche des Glaubens. Und ich weiß auch, dass ihr willig seid. Also steigt meine Liebe zu euch herab und sie bringt euch Hilfe in der Not der Seele, indem ich mich euch offenbare. Und nun müsstet ihr erkennen, dass ich euch die Wahrheit bringe. Denn was ich euch darbiete, wird euch niemand widerlegen können. Das heißt, niemand wird Beweise haben für seine Gegenreden. Ihr müsstet erkennen, dass das Wissen, das ich euch gebe, unvergleichlich wertvoll ist im Gegensatz zu dem Wissen, das die Welt euch bietet. Und also dürfet ihr euch vertrauensvoll meinen Worten überlassen. Ihr dürfet sie ungezweifelt annehmen und eure Herzen nicht mit bangen Fragen und Zweifeln beschweren. Denn ich wehre jeder Unwahrheit, dass sie Eingang finde in euren Herzen. Und ich schärfe eure Urteilskraft, auf dass ihr nichts annehmet, was der Wahrheit widerspricht, weil ihr wollt, dass ihr nur Wahrheit empfanget. Der Wille, mir zu dienen, schaltet jeden falschen Gedanken aus, weil ich verständlicherweise einen jeden vor falschem Denken schütze, der sich in meinen Dienst stellt. Denn so er nun für mich tätig ist, werde ich ihn wahrlich nichts ausführen lassen, was nicht im Einklang steht zur Wahrheit, die ich selbst bin. Ich benötige die Menschen doch gerade dazu, dass sie die Wahrheit verbreiten. Folglich muss ich diese wenigen in die Wahrheit leiten, die für mich tätig sein wollen. Ich muss ihnen das Geistesgut vermitteln, das sie weitergeben sollen an die Mitmenschen. Ich muss sonach die größte Sorge tragen, dass alles unverbildet und rein entgegengenommen wird, was genau so verbreitet werden soll. Und darum plaget euch nicht mit Zweifeln, sondern glaubet, dass ihr in der Wahrheit wohl unterrichtet werdet. Glaubet, dass ich selbst über jedem Wort wache, das als mein Wort den Menschen nun zugeht. Glaubet, dass meine dienstbaren Geister im Himmel es sich gleichfalls angelegen sein lassen, dem aufnahmewilligen Menschen jegliche Hilfe zu bieten, dass sie alles Unwahre fernhalten. Denn ein Erdenkind, das die Wahrheit begehrt, wird diese empfangen dürfen jederzeit. Und darum werfet alle schweren Gedanken von euch, nehmet entgegen, was meine Liebe euch bietet. Denn Wahrheit wird immer dort sein, wo solche begehrt wird, und wo ich selbst, als der Geber der Wahrheit, diese austeile denen, die sich mir vollgläubig anvertrauen. Ich selbst bin die Wahrheit und werde daher auch zu schützen wissen vor irrigem Denken, die in meinem Namen die Wahrheit verbreiten wollen. Amen.